Schützen Liesel. Dreimal hat's gekracht. Schützen Liesel. Du hast mir das Glück gebracht. Ja, Schützen Liesel. Dafür dank ich dir. Jetzt bin ich der Schützenkönig und du bleibst bei mir. Schützenfest im goldenen Lamm. Alle kommen samt, jeder Bub will heut ein Zwölfer haben. Jeder nimmt sich samt, weil wir kriegen die Schützen und die Male einen Kuss. Achtung, unser Bürgermeister tut den ersten Schuss. Schützen, Liesel. Schützenfest.